Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Dubstep-Musik aus den dunklen Vororten Londons. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Er ist der aktuelle Star des Dubsteps, einer der Vorzeigeproduzenten. Der Londoner Tüftler Scream ist gerade mal Anfang 20 und zählt schon zu den Innovatoren einer Musikrichtung, die sich Dubstep nennt. Dabei, wenn man den Song von gerade hört, der sich auf dem Sampler Box of Dub Volume 2 befindet, ist es erstmal nichts Besonderes. Das ist reine Dub-Musik, wie sie von vielen anderen auch schon gemacht wurde, aber hinter Dubstep steckt mehr und dem Phänomen widmet sich der heutige Soundcheck. Dubstep ist eine relativ neue Underground-Richtung in der elektronischen Musik, die ihre Geburtsstunde, wo soll's auch anders sein, in London hatte. Einer der frühen Köpfe des Genres, das genauer genommen eigentlich eine Verschmelzung von verschiedenen Stilen ist der Londoner Banger. Und wie viele Dubstep-Tracks, das gleiche gilt übrigens auch für Drum and Bass, die Wirkung entfaltet sich erst ab einer speziellen Lautstärke. Dubstep ist keine Musik, die man nebenher in Zimmerlautstärke hört, sondern ein basslastiger Sound, der besonders im Club seine Wirkung entfaltet. Da ist dieser Track von Banger und Koki schon zum kleinen Hit avanciert. Hören wir Banger und Koki vom Album Diary of an Afro Warrior mit dem Stück Nights. Right now, I'll just...

Der Londoner Produzent Burial ist längst über sein Genre hinaus zum Star geworden. Schuld sind seine beiden Alben, die von Massive Attack bis Joy Division Fans alle begeistern. Die Atmosphäre, die sich durch die Burial-Alben zieht, ist so trostlos und einzigartig zugleich, dass sich viele sofort damit identifizieren können, egal ob sie in Europa, den USA oder in Asien leben. Burial wird uns mit seiner Variante von Dubstep, die irgendwo zwischen Garage Sound und Brian Eno liegt, noch öfters in dieser Sendung begegnen. Wir hörten von seinem Album Untrue den Song Near Dark. Eine der Wurzeln des Dubsteps liegt im Grime, was wiederum auch in London entstand und im Prinzip eine Mischung aus Hip-Hop, Garage und Techno ist. Und gerade Hip-Hop Made in England war immer so eine schwierige Sache. Er war immer viel sperriger als amerikanische Produktion und nie so erfolgreich. Aber im Untergrund haben sich neue Richtungen gebildet, die zwar noch irgendwas mit Hip-Hop zu tun haben, aber rhythmisch und von der Experimentierfreudigkeit her gesehen komplett andere Wege gehen. Beispiel Dizzy Rascal, einer der großen Stars des Grime, das ein New Yorker Kritiker mal als den Hip-Hop für den Boxclub bezeichnete. Hier ist Dizzy Rascal mit Flex. I wanna see you dip, dip, dip, and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your hip, hip, hip, and never ever stop, stop, stop. I wanna see you dip, dip, dip, and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your hip, hip, hip, and never ever stop, stop, stop. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when I see a pretty girl whining. I can even watch her butters girl grinding. Control the body with great timing. Ain't shy in the dark, they're shining. Dance something to me when I see them vibing. Drop it like a sun, they got my things rising. So frequent, there's no disguising. What do you expect? That ain't surprising. These girls got my blood pressure rising. The wiggling, the jiggling, I'm hiding. Shaking the back off, it's so inviting. So natural, so exciting. Got to be honest, I wanna get right in. Better down with the man, them fighting. The point they wishing I might as well try to. Excuse me, I really gotta say something. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. Yo, friend, how you whine like that? Beautiful, you look so fine like that. Ain't seen it for a long time like that. You should go jail for a crime like that. Bust up the floor, you don't cut no slack. Dark so clean, you're not at all laid back. Make up for all the other girls lack. Look so good, you got me going up. I can't even chat, but my heartbeat going rat tat tat. So serious, you got me ill like that. Temperature rising, though I feel like that. Not for real, you could kill like that. Move your body with pure skill like that. I can't get enough, though it's real like that. I'd love it if you flex with a deal like that. Cause I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. Okay. Alright, let's dance all night. Alright, okay, let's dance all day. Okay, alright, let's dance all night. Alright, okay, let's dance all day. Gosh golly, my oh my. I'm hoping that you ain't looking at any other guy. Your figure is so pleasing to the eye. Especially when you do the bogle with the butterfly. See a bit of sweat dripping down your thigh. But somehow you still stay hot and dry. Gosh, you make a room where so shy. Got the whole club saying my oh my. Please don't stop, give it. If not, show me how I gotta get with it. You're the best, I ain't scared to admit it. I swear I care, I won't dare pet with it. What's the deal, you're looking at me like, is it? But you won't know unless you come pay your visit. Life's too short to be cautious, innit? Don't just stand on the edge, come live it. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you move like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you whine like that. Slow, fast, up, down, bring it back. I love it when you flex like that. Slow, fast, up, down, bring it back. Schaut man sich im Bereich des Drum and Bass um, so ist der gemeinsame Faktor der Rhythmus, der auf dem Tempo von 160 Beats per Minute passiert. Das ist im Dubstep nicht so einfach, außer dass hier eher alles auf niedrige BPM-Zahlen da stattfindet, was aber auch nicht die Regel sein muss. Dubstep ist eine Form der Dub-Musik und das ist die Chance für all die Crews, die es schon Jahre gibt und die jetzt auf einmal auf irgendwelchen Dubstep-Samplern landen, weil sie einen Londoner DJ entdeckt hat. Beispielsweise Mangos Hi-Fi aus dem schottischen Glasgow zu finden auf dem Sampler Dubstep All-Stars Volume 6 mit Babylon. Babylon, oh, Mr. Babylon, all right, let go me answer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Dubstep Einzug in die Popmusik hält. So richtig ist das noch nicht passiert, aber erste Ansätze sind schon da. Beispielsweise mit Ian Brown, der eh nie Probleme mit neuer elektronischer Musik hat. Und er hat sich auf dem Sampler Various Productions einen Dubstep-Remix verfassen oder verpassen lassen. und macht damit wirklich eine gute Figur. Der Londoner Singer-Songwriter fügt sich gut ein in die Subbässe und die getragene Rhythmik. Sister Rose findet sich auf dem Sampler Versus und ist vom Various Production Team geremixed worden und ein gutes Beispiel dafür, was uns in Zukunft noch im Dubstep erwarten könnte. Free that girl, the one that knows she grows, she rules the world. Free that girl, the one that knows she grows, she rules the world. She said, I'm just like a rose, I'm beautiful and I can't hurt you with my arms. Don't squeeze too tight, 'cause I can blow up in your face like dynamite. Then she led me by the hand and took me to the promised land. Minimalistisch und eindrucksvoll. Längst hat Bristol zum Beispiel mit Pinch das Dubstep-Lager bereichert. Der umtriebige Produzent aus der Heimatstadt von Massive Attack und Portishead hat seine ganz eigene Definition von Dubstep. Und er sagt auf seiner MySpace-Seite, dass wenn deine Brust nicht vibriert, dann hast du es nicht kapiert. So in diesem Sinne. Man muss den Bass spüren. Das war der Track Qawwali vom Sampler 10 Tons Heavy von Pinch. Dubstep ist ein Phänomen, das schon längst über englische Grenzen hinausgeht. Das amerikanische Label Full Melt aus San Francisco hat vor kurzem die Compilation Bay Area Dubstep veröffentlicht. Und da wird schon wieder ein anderer Ansatz präsentiert als bei den Engländern. Industrial Dub trifft Roots Reggae, könnte man das wohl stellenweise nennen. Beispiel Roommate mit Sensimilia. Thank you. give me good sense, Emilio. Ganja me smoke and not coke. Einer der wichtigen Personen im Dubstep ist Steve Goodman, der in London das Hyperdub-Label betreibt, bei dem auch Burial erscheint. Seine Wurzeln liegen im Drum and Bass und Garage, aber um Dubstep hat er unter seinem Pseudonym Code 9 so richtigen Star-Status. Er doziert unter anderem an Unis über neue Medien und Philosophie und hat als Code 9 eindrucksvolle Tracks geschaffen. Einer von ihnen ist Nine Samurai. A stone will be thrown at the stage and a stone will be thrown at the churches. betraying at the stake and a stone in betraying at the churches. Ich habe es schon erwähnt, Dubstep ist längst über Londons Grenzen geschwappt. Und ausgerechnet aus Bukarest, Rumänien, kommt einer der talentiertesten Produzenten. Er nennt sich TRG und ist jetzt schon ein gefragter DJ, dank einflussreicher Kollegen in England, die seine Tracks in ihre Shows einbauen. Ich glaube, die dunklen Vororte Londons sind nicht zu vergleichen mit den dunklen Vororten von Bukarest, wenn man der Musik von TRG glauben darf. Hören wir TRG mit Horny im Rezo Remix. Wie klingt eigentlich Dubstep mit Gesang? Der folgende Track klingt überhaupt nicht nach Remix, sondern so, als hätte die Sängerin Marita zu dem fertigen Song gesungen. Da kommen, glaube ich, ganz neue Töne auf uns zu. Gefunden auf Dubstars All Stars Volume 6, Gellom featuring Marita mit Reminiscing. Schwere Dub-Musik ist eigentlich nichts Neues. Daran arbeitet schon das amerikanische Word-Sound-Label Bill Laswell und einige andere schon seit Jahren. Vielleicht gibt es jetzt endlich die große Chance für die französischen Brain Damage, die auch auf Word-Sound veröffentlichen. Die machen schon länger diesen Industrial-Dub, der jetzt auch in Dubstep Einzug hält. Hören wir bis zu den Nachrichten den Track PH Neutral von Brain Damage meets Lab vom Sampler Certified Dope Volume 4. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck.